Halleluja. Praise the Lord. Halleluja, preis dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Praise the Lord. We can be seated if preis you like. Dem Herrn, ihr dürft Platz nehmen, wenn ihr mögt. Say it with me, God is good. Sag mal mit mir, Gott ist gut. Now make it personal, God is good to me. Und mach es persönlich, Gott ist gut zu mir. Yes. Ja. All right, if you would turn to Exodus chapter 33. Wenn ihr mögt, geht mal zu 2. Mose Kapitel 33. This is one of my favorite chapters in the Bible. Das ist eins meiner Lieblingskapitel in der Bibel. We find Moses, he's talking to God. Hier redet Mose mit Gott. And out of everybody in the Old Testament, und von allen Leuten im Alten Testament, Moses, he's my favorite guy. Ist Mose mein Lieblingstyp. And there's a reason that I really like Moses. Es gibt einen Grund, warum ich Mose wirklich so sehr mag. It's because of this chapter right here, chapter 33. Wegen diesem Kapitel 33. Exodus chapter 33 in verse 7. 2. Mose Kapitel 33 in Vers 7. It says Moses took his tent and he pitched it outside the camp, far from the camp. Da heißt es, Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager. And he called it the tabernacle of meeting. Und nannte es Zelt der Zusammenkunft. Now I love this. Und mir gefällt das, ich liebe das. Because God does not command Moses to do this. Denn Gott hat Mose nicht befohlen, das zu tun. It's not even a suggestion of God. Das ist noch nicht mal ein Vorschlag, den Gott gemacht hat. Moses does this all by himself. Mose macht das von sich aus. Out of his hunger. Aus Hunger. He takes his tent. Er nimmt sein Zelt. And he goes far outside the camp. Und dann geht er weit außerhalb des Lagers. And he says, "This is where I'm going to meet with God." Und dann sagt er, hier werde ich Gott begegnen. This right here is hunger. Das, ihr Lieben, ist Hunger. This was not a suggestion or a command. Das war nicht ein Vorschlag oder ein Befehl Gottes. Moses is hunger to know God. Sondern Mose ist hungrig, Gott zu kennen. Caused him to take his tent and go outside the camp. Und das bringt ihn dazu, außerhalb des Lagers zu gehen. Away from the busyness of people. Weg von der Geschäftigkeit der Menschen. All of the loud noises. Weg von all dem Lärm. And he said, "Right here, I'm going to meet with God." Und er sagt, hier, direkt hier werde ich Gott begegnen. Verse 8 it says, whenever Moses went out to the tabernacle, all the people arose. Und in Vers 8 heißt es, und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf. Each man stood at his tent door and watched Moses until he'd gone into the tabernacle. Und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Now let me ask you this question. Und lass mich dir diese Frage stellen. How come nobody else went and got their tent? Warum ist niemand gegangen und hat sein Zelt genommen? Said I want to meet with God too. Und hat gesagt, ich will auch Gott begegnen. No, what you see is one man that's hungry. Du siehst hier einen Mann, der hungrig ist. Said I'm going to meet with God. Und er sagt, ich möchte Gott begegnen. And while Moses was going out there to pursue God, und während Mose dahin geht und nach Gott sucht, everyone else stood right there at their door. Ist jeder andere an seiner Tür. And they watched. Und sie schauen zu. In other words, you could say they watched someone else have an experience with God. Mit anderen Worten könnten wir sagen, sie schauen zu, wie jemand anders eine Erfahrung mit Gott macht. You have one man that's hungry to know God. Da ist ein Mann, der hat Hunger, Gott zu kennen. And you have a lot of people that are satisfied. Und da ist ein Haufen Leute, die irgendwo zufrieden sind. With praising God, damit Gott zu preisen, but not having their own experience, aber nicht eine eigene Erfahrung zu haben, eigenes Erleben. And that's most Christians today. Und so sieht's bei den meisten Christen heutzutage aus. Most Christians today, die meisten Christen heutzutage, we worship God, wir beten Gott an, we praise God, wir preisen ihn, but we're satisfied, und damit sind wir zufrieden. And we sit and we watch other people. Und dann setzen wir uns hin und schauen anderen zu. Pursue him, wie sie Gott nachjagen. Hunger after him, hungrig nach ihm sind. Have their own experiences with God. Erfahrungen mit ihm machen. And instead of having our own experiences with God, anstatt dass wir unsere eigenen Erfahrungen mit Gott machen, we're satisfied talking about other people's experiences. Sind wir zufrieden damit, über die Erfahrungen zu sprechen, die andere mit Gott gemacht haben? Man, that's been going on for thousands of years. Ich meine, das läuft schon so seit tausenden von Jahren. It's no different today. This was going on in Moses' day. Und heute ist es nicht anders. Und damals zur Zeit Mose war es genauso. But then it goes on to say this. Und dann geht es weiter. Verse 11. Vers 11. Well, actually, look at verse 9. Oh nee, schaut mal Vers 9. It says, it came to pass, und es geschah, when Moses entered the tabernacle, wenn Mose in das Zelt hineinging, the pillar of cloud descended and stood at the door of the tabernacle. So kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes. And the Lord talked with Moses. Und der Herr redete mit Mose. See, right here it says, it came to pass. Direkt hier heißt es, es kam zustande. So that tells me that Moses had been going out to that tent. Und das sagt mir, dass Mose zu diesem Zelt gegangen ist. And nothing had been happening. Und dass da auch mal nichts passiert ist. But over a period of time, aber nach einer gewissen Zeit, God honored his hunger. Hat Gott seinen Hunger geehrt. And the Bible says that God came down. Und die Bibel sagt, dass Gott herabkam. And this verse right here makes me really jealous. Und dieser Vers hier macht mich wirklich eifersüchtig. Verse 11. Vers 11. Says, and the Lord came down. Und der Herr redete. And he spoke to Moses. Mit Mose. Face to face. Von Angesicht zu Angesicht. As a man speaks to his friend. Wie ein Mann mit seinem Freund redet. That should either make you mad. Entweder macht dich das sauer. Or it should make you jealous. Oder es macht dich eifersüchtig. It should make you mad. Es soll dich sauer machen. That as sons and daughters of God, dass wir als Söhne und Töchter Gottes, the vast majority are not having these type of experiences. Die Mehrheit der Gläubigen, die Mehrheit von uns, nicht diese Art von Erfahrungen macht. But a sinner who is hungry to know God did. Aber ein Sünder, der hungrig nach Gott ist, macht diese Erfahrung. See, there's something to be said about hunger. Weißt du, da muss man was sagen über Hunger. Hunger will make you do things that you usually wouldn't do. Hunger bringt dich dazu, Sachen zu machen, die du eigentlich nicht machen würdest. If you've ever been to the point where you were just really, really hungry, bist du schon mal an einem Punkt gewesen, wo du wirklich, wirklich Hunger hattest? Maybe you hadn't eaten all day. Vielleicht hast du den ganzen Tag nichts gegessen. Have you noticed that all of a sudden? Well, let's just be honest. If we haven't eaten in about an hour. Lass uns mal ehrlich sein, wenn wir innerhalb einer Stunde nichts gegessen haben, start thinking about food. Da fangen wir an, über Essen nachzudenken. You go a few hours and your stomach starts to talk to you. Und ein paar Stunden später und dein Magen fängt an, zu dir zu reden. Food begins to fill your thoughts. Und Essen fängt an, deine Gedanken zu füllen. You start thinking about food. Du fängst an, über Essen nachzudenken. You start smelling food that isn't even there. Du fängst an, Essen zu riechen, das gar nicht da ist. Food begins to take over your thoughts. Und Essen fängt an, deine Gedanken zu übernehmen. You find people that are really hungry. Und du wirst feststellen, Leute, die richtig Hunger haben. And you watch them do things they normally wouldn't do to get some food. Die machen Sachen, die man normalerweise nicht machen würde, nur um was zu essen zu bekommen. Well, what if we went that way with God? Was wäre, wenn wir auf diese Art und Weise hungrig wären nach Gott? Well, I somewhat see that with Moses here. Und ich sehe das hier zum Teil mit Mose. He took the tent that he lived in. Er nimmt das Zelt, in dem er lebt, sein Haus. He went way far out away from the camp, all the people. Und er geht weit weg vom Lager, von all den Leuten. He said, "This is where I'm going to meet God." Und er sagt, hier werde ich Gott begegnen. And day after day, he kept going out there. Und Tag um Tag. Geht er dorthin. And one day God honored his hunger. Und eines Tages begegnet Gott seinem Hunger. Down und kommt herab. And he began to speak to Moses. Und fängt an, zu Mose zu sprechen. Just like a man speaks to his friend. Wie ein Mann mit seinem Freund spricht. And it just amazes me that all of the other Israelites, you're talking about over a million. Und es erstaunt mich, dass all die anderen Israeliten, das ist über eine Million, were satisfied to stand at their own tent door. Zufrieden damit waren, an ihrem eigenen Zelteingang zu stehen. And to look out far away. Und in die Ferne zu schauen. And watch someone else have an encounter with God. Und zu beobachten, wie jemand anders eine Begegnung mit Gott hat. To be okay with just stand there and worship. Einfach zufrieden zu sein, dazustehen und anzubeten. But something on the inside not compel them to run out there and have their own experience. Aber dass da nicht etwas in ihnen war, was sie dazu getrieben hat, da auch rauszurennen und ihre eigene Erfahrung mit Gott zu machen. Think about when Jesus was walking on the water. Denk mal drüber nach, als Jesus auf dem Wasser ging. All of the disciples are in the boat. All die Jünger sind im Boot. But there was one man. Aber es gab einen. Who looked at Jesus? Der Jesus gesehen hat. And said, "I want to do that too." Und gesagt hat, das will ich auch. Peter steps out of the boat. Petrus steigt aus dem Boot. He begins to walk on the water with Jesus. Und fängt an, auf dem Wasser zu gehen mit Jesus. And the other 11 just sit there and watch. Und die anderen 11 sitzen einfach da und gucken zu. Why didn't they get out of the boat? Warum sind sie nicht aus dem Boot ausgestiegen? Yet it's interesting that this man who spoke with God face to face. Es ist interessant, dass dieser Mann, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. It was his hunger that was driving him to know God. Es war sein Hunger, der ihn dazu getrieben hat, Gott zu begegnen, Gott zu kennen. Look at all the miracles that took place in his life. Sieh dir all die Wunder an, die in seinem Leben stattfanden. And you look at Peter, who stepped out of that boat to walk on the water with Jesus. Und dann siehst du dir Petrus an, der auch aus dem Boot stieg und auf dem Wasser ging mit Jesus. And who's the disciple you hear the most about? Und wer ist der Jünger, über den du am meisten hörst? Throughout the Gospels and in the Book of Acts. Während der Evangelien und der Apostelgeschichte. It's Peter. Es ist Petrus. Is there maybe a connection? Gibt's da vielleicht eine Verbindung? Between someone's hunger, zwischen dem Hunger von jemanden, their fellowship with God, seiner Gemeinschaft mit Gott, and the power that they walk in, und der Kraft, in der er geht. Right here in Exodus 33 with Moses. Direkt hier in 2. Mose 33 bei Mose. Right there in verse 11. Direkt hier in Vers 11. Says that God is speaking to Moses. Wo es heißt, dass Gott zu Mose sprach. Who's the one person? Wer ist die eine Person? Who shows up in the tent with Moses? Der dort am Zelt bei Mose erscheint. Joshua. Josua. Who invited him? Wer hat ihn eingeladen? And then Moses leaves. Und Mose geht. But it says Joshua stayed. Aber es heißt, Josua ist noch geblieben. Who was the one that was called to leave the Israelites after Moses died? Wer war derjenige, der berufen wurde, das Volk Israel zu leiten, nachdem Mose gestorben war? The hungry one. Der Hungrige. Who was the one who had the audacity to look at the sun? Never mind that phrase. Who was the one who's bold enough to tell the sun to stand still? Wer war derjenige, der die Unverfrorenheit hatte, der Sonne zu befehlen, stillzustehen? The hungry one. Der Hungrige. Friends, there's something to be said about your hunger. Freunde, da gibt es etwas, was mit Hunger zu tun hat. Your fellowship with God. Mit deiner Gemeinschaft mit Gott. And the power that you walk in. Und der Kraft, in der du lebst. You see, most Christians today. Die meisten Christen heute. We look around and we see various people. Wir schauen uns und wir sehen verschiedene Leute. We see the power of God working in their life. Wir sehen die Kraft Gottes in ihrem Leben wirksam. And we immediately want to label them as special. Und wir wollen sie sofort etikettieren als besonders. We want to label them as having some special gift. Wir wollen ihnen so ein Etikett anheften, besondere Gabe. A special call or a special anointing. Besondere Berufung, besondere Salbung. Could it be the one thing? Aber könnte es vielleicht das eine sein? That begins to separate them from others. Was sie von den anderen trennt. It's not a special call. Nicht eine besondere Berufung. But maybe it's just hunger. Sondern vielleicht ist es einfach nur ihr Hunger. Now remember Moses, he's a sinner. Erinnert euch, Mose ist ein Sünder. He's not born again. Er ist nicht von neuem geboren. He's not the righteousness of God. Er ist nicht die Gerechtigkeit Gottes. You right now in Christ. Du bist jetzt in Christus. Are in a far greater position than Moses was. In einer viel, viel, viel besseren Position als Mose je war. I mean, Moses even killed a guy. Mose hat sogar mal jemanden umgebracht. Don't raise your hand, but have you killed anybody? Musst nicht deine Hand heben, aber hast du schon mal jemanden umgebracht? If you haven't killed anybody, wenn du noch nie jemanden umgebracht hast, you're already way better than Moses. Dann bist du schon mal ein besserer Mensch als Mose. But think about it. Denk mal drüber Here's nach. Here's Moses, a current sinner. Mose, der in seinem Zustand als Sünder, a former murderer, ein ehemaliger Mörder. But he's hungry. Ist hungrig. And God honors his hunger. Und Gott ehrt seinen Hunger. I mean, one of the greatest miracles I think in the Old Testament. Eines der großartigsten Wunder meiner Meinung nach im Alten Testament. Is this one with Moses? Ist das mit Mose? Because if you read the story, wenn du die Geschichte liest, the one time the Israelites needed water, als die Israeliten Wasser brauchten. God tells Moses, sagt Gott zu Mose, to hit the rock with his rod, dass er den Felsen schlagen soll mit seinem Stab. So he hits the rock and water comes out. Also er schlägt den Felsen und Wasser kommt raus. This wasn't a little bit of water. This is a river. Und das war nicht ein bisschen, ein paar Tropfen. Das war ein Strom. To take care of millions of people and animals. Der Millionen von Menschen und Tieren mit Wasser versorgt hat. Well, there's another time that they run it. They need water in the wilderness. Dann gab es wieder eine Situation, wo sie Wasser brauchten in der God Wüste. God tells Moses to speak to the rock. Und Gott sagt zu Mose, er soll zu dem Felsen sprechen. But Moses was angry at the people. Aber Mose war sauer auf das Volk. But he also didn't believe God. Und er hat Gott nicht geglaubt. So he got his rod. Also nimmt er seinen Stab. And he hit the rock twice. Und er schlägt zweimal auf den Felsen. And he still got a miracle in his disobedience. Und er empfängt immer noch ein Wunder trotz seines Ungehorsams. Now that's amazing to me. Das ist erstaunlich für mich. Here's a sinner, das ist ein Sünder, former murderer, ehemaliger Mörder, but he has a covenant with God. Aber er hat einen Bund mit Gott. And in his disobedience, und in seinem Ungehorsam, he caused a river to come out of a rock. Bringt er einen Fluss dazu, aus einem Felsen hervorzukommen. But this man was walking in great power. Dieser Mann ging in gewaltiger Kraft. Now there's a reason I want you to see Moses with this. Und es ist ein Grund, warum ich möchte, dass du Mose hier so siehst. Because then we're going to turn over here and look at Jesus. Denn jetzt werden wir mal ein paar Seiten umschlagen und zu Jesus kommen. And the reason I wanted to look at Moses first. Und der Grund, warum ich als erstes Mose anschauen wollte, is because so many times when we look at Jesus, ist weil so oft, wenn wir Jesus anschauen. People want to put Jesus in a category. Wollen Menschen Jesus in eine bestimmte Kategorie bringen? Of him doing life as God. Dass Jesus ja sein Leben gelebt hat als Gott. And not doing life as a man. Und nicht als Mensch wirklich gelebt hat. But if you look at John chapter 5, aber wenn du in Johannes 5 schaust, and in verse 19, in Vers 19. Says Jesus answered and said to them. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen. Most assuredly I say to you. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. The Son can do nothing of himself. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. But what he sees the Father do. Sondern nur was er den Vater tun sieht. For whatever he does, the Son also does in like manner. Denn was dieser tut, das tut gleich in gleicher Weise auch der Sohn. And the Father loves the Son. Denn der Vater liebt den Sohn and shows him all the things that he does. Und zeigt ihm alles, was er selbst tut. And he will show him even greater works than these. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, just so you would marvel. So dass ihr euch verwundern werdet. Here's Jesus doing life as a man. Jesus lebt hier als Mensch. And these scriptures show us a couple of things. Und diese Schriftstelle zeigen uns ein paar Sachen. That number one, Jesus didn't know everything. Nummer eins, Jesus wusste nicht alles. He's doing life as a man. Er lebt sein Leben als Mensch. The Bible says in Luke chapter 2 that Jesus was growing in wisdom. Die Bibel sagt in Lukas 2, dass Jesus heranwuchs in Weisheit. He says, the Father is going to show me even greater things than I've seen up to this point. Und er sagt, der Vater wird mir noch größere Dinge zeigen. So it shows you, Jesus is learning and growing here. Also du siehst, Jesus lernt hier und wächst. But the other piece is this, and nobody really talks about this. Aber die andere Stelle ist diese, und da sprechen die meisten nicht drüber. Says the Father shows me all the things that he does. Da heißt es, der Vater zeigt mir all die Dinge, die er tut. He said, I only do what I see the Father do. Er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Let me ask you this question. Lass mich dir folgende Frage stellen. Jesus is talking about the Father showing him things. Jesus spricht darüber, dass der Vater ihm Dinge zeigt. But the only thing we ever hear about is God talking to us. Aber das einzige wovon wir immer hören ist Gott, dass Gott zu uns redet. Why are we not talking about God showing us things? Warum sprechen wir nicht darüber, dass Gott uns Dinge zeigt? I mean, Jesus is showing us what's available as a man filled with God, a righteous man. Ich meine I'll say again, I'm sorry. Jesus is showing us what's available as a man filled with God. Jesus zeigt uns, was möglich ist, was verfügbar ist für einen Menschen, der gefüllt ist mit Gott. Jesus said, I only do what I see the Father do. Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. And then if you look at this in John chapter 8, und wenn du dann Johannes 8 anschaust, John chapter 8 and verse 28. Johannes 8, Vers 28. Toward the end of this, it says, as my Father taught me, I speak these things. Da heißt es, sondern wie mein Vater mich gelehrt hat, so rede ich. And he who sent me is with me. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. So you see Jesus say the Father is showing him things. Du siehst also, Jesus sagt, der Vater zeigt ihm Dinge. And he said the Father is telling me things. Der Vater sagt ihm Dinge. And then here in verse 38. Und hier in Vers 38. He says, I speak what I have seen with my Father. Sagt er, ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Now I want you to just think about that. Und ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Jesus is doing life like us. Jesus lebt ein Leben wie wir. He said, I say what I hear from the Father. Er sagt, ich sehe das, was ich höre vom Vater. And I do what I see from the Father. Und ich tue, was ich sehe vom Vater. Why are we only being told about hearing from the Father? Warum wird uns immer nur was erzählt davon, vom Vater zu hören? I think I have the answer for that. Ich glaube, ich habe die Antwort dafür. Because only one of them we truly have faith for. Ah, wir haben nur für eine von beiden Sachen Glauben. You see, just like we have eyes and ears, we have five physical senses. Genauso wie wir Augen und Ohren haben, wie wir fünf physische Sinne haben, we have spiritual senses too. Haben wir geistliche Sinne genauso. Why is it we're only talking about our ears? Warum sprechen wir immer nur über unsere Ohren? Why is it we're only talking about one spiritual sense? Warum sprechen wir nur über einen geistlichen Sinn? I mean, I've read countless books. Ich habe endlose Bücher gelesen. Listened to lots of messages. Und viele Predigten mir angehört. About hearing from God. Darüber von Gott zu hören. How to hear from God. Wie man von Gott hört. Five steps to hearing from God. Fünf Schritte, wie man von Gott hört. I've heard nothing about seeing from God. Und ich habe nie was gehört über etwas von Gott zu sehen. But apparently Jesus is saying that this is possible. Aber offensichtlich sagt uns Jesus hier, dass das möglich ist. My other question to you is this. Meine weitere Frage an dich ist, when is any of this happening? Wann passieren diese Dinge? Jesus said, I'm telling you what I've heard from my father, I'm showing you what I've seen from my father. Jesus sagt, ich sage euch, was ich von meinem Vater gehört habe, ich zeige euch, was ich von meinem Vater gesehen habe. When is that taking place? Wann hat das gehört und gesehen? When is he hearing and seeing from the Father? Wann hat vom Vater gehört und gesehen? You got a guess? Da müssen wir raten. Let me show you something. Oder hast du eine Idee, was das sein, wann das sein gewesen sein könnte? Now remember, we looked at Moses. Erinnert euch, wir haben über Mose gesprochen. We saw this with Peter. Und wir haben es bei Petrus gesehen. And the fact that you see hunger. Und der Fakt, dass du Hunger siehst und Gemeinschaft siehst. And you see great power. Und dann, dass du dann große Kraft siehst. If you look at Luke chapter 6 and in verse 12, wenn du dir Lukas 6 anschaust, Vers 12, it says it came to pass in those days. Da heißt es, in jenen Tagen kam es aber zustande, that Jesus went out to the mountain to pray, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, and he continued all night in prayer to God. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. And when it was day, he called his disciples to himself. Und als es Tag wurde, rief seine Jünger zu sich. And then in verse 17, und dann heißt es Vers 17, says he came down with them and stood on a level place. Und stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz. With a crowd of his disciples and a great multitude of people. Mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes. And it says that these people came to hear him and to be healed. Und da heißt es, dass diese Menschen gekommen waren, um ihn zu hören und um geheilt zu werden. It says, and everyone was seeking to touch him, for power was coming out of him. Und dann heißt es, und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Here's Jesus in this time of prayer. Hier ist Jesus in seiner Gebetszeit. This time of fellowship with God. In der Zeit der Gemeinschaft mit Gott. I would suggest to you this time of hearing and seeing from God. Und ich würde einfach mal annehmen, dass diese Zeit des Hörens und Sehens von Gott. And then he comes out of that place and walking in great power. Diese Zeit der Gemeinschaft war. Und dann kommt von diesem Ort und wandelt in großer Kraft. Power to such a degree that people are just having to touch him. Kraft in solch einem Ausmaß, dass Leute ihn einfach nur anrühren müssen. Is it possible there's a connection? Könnte es sein, dass es da eine Verbindung gibt? Between your hunger. Between hunger, zwischen Hunger, your fellowship, Gemeinschaft, and power, und Kraft. You see, I would suggest to you that when it comes to prayer, ich würde mal sagen, dass wenn es zum Thema Gebet kommt, what we have called prayer, das, was wir Gebet genannt haben, is something far less, ist etwas viel Niedrigeres, Minderwertigeres, than what is actually available and it's supposed to be like, als das, was eigentlich verfügbar ist und das, was es sein sollte. Have you ever heard this phrase? Hast du schon mal diese Redewendung gehört? That Christianity, das Christsein, is not about rules, but about a relationship. Dass es bei Christsein nicht Regeln geht, sondern eine Beziehung. Well, let me ask you this question. Ja, lass mich mal dir diese Frage stellen. What kind of relationship is it? Was für eine Art von Beziehung ist das? When you never have any type of fellowship with someone. Wenn du nie irgendeine Art von Gemeinschaft mit jemandem hast. You see, when I look at Jesus' relationship with the Father, schau, wenn ich mir die Beziehung von Jesus mit dem Vater anschaue, and I see these times of Jesus having prayer with the Father, und ich mir diese Gebetszeiten von Jesus anschaue, die mit dem Vater hatte, it seems like Jesus' prayer time, es scheint so, als ob die Gebetszeit von Jesus, there's things that are happening, dass da Dinge passiert sind. Our version of prayer, unsere Version von Gebet, is I beg, is ich bettle, I do some pleading unto God, oh, ich bettle Gott an, I talk a lot, ich rede viel, and then I walk away, und dann gehe ich. That's usually our version of prayer. Das ist unsere Variante von Gebet. That I'm doing all the talking. Dass ich das ganze Reden übernehme. And I walk away hearing nothing. Und ich gehe, ohne dass ich irgendwas gehört habe. And then I go about my business. Und dann tue ich mich um meine Angelegenheiten kümmern. And then when things aren't working, und wenn irgendwas nicht funktioniert, I tell people, dann sage ich den Leuten, I don't understand what's going on. Oh, ich verstehe nicht, was hier los ist. I've been praying about it. Ich habe doch gebetet dafür. Is it possible that our version of prayer, wäre es möglich, dass unsere Variante von Gebet, is me just talking, einfach nur darin besteht, dass ich rede? Because when I look at Jesus's version of prayer, denn wenn ich an die Version von an die Variante von Jesus denke, seine Art von Gebet, he's not only talking, er redet nicht die ganze Zeit. He's hearing, er hört, and he's seeing, und er sieht. He's walking out with information. Und er kommt zurück mit Informationen. Und dann geht er und tut das, was er gesehen hat in seiner Gebetszeit. Und dann geht er und sagt das, was er gehört hat in seiner Gebetszeit. You see, we not only see it here, wir sehen das nicht nur hier, but we also see it when Jesus begins his ministry. Wir sehen das auch, als Jesus seinen Dienst beginnt. In Luke chapter 4 we find Jesus in the wilderness. In Lukas 4 sehen wir Jesus in der Einöde, in der Wüste. He's there for 40 days. Und er ist dort 40 Tage. He's fasted for 40 days. Und er hat gefastet für 40 Tage. He's been in prayer for 40 days. Er ist im Gebet für 40 Tage. And in verse 14, und in Vers 14 says Jesus returned in the power of the Spirit. Heißt es, Jesus kehrte zurück in der Kraft des Geistes. Is it possible? Ist es vielleicht möglich? There's a connection. Dass es da eine Verbindung gibt. Between your hunger, zwischen deinem Hunger, fellowship, der Gemeinschaft, and power, und der Kraft. Now if we see Jesus doing this as God, wenn wir sehen, dass Jesus das tut oder getan hätte als Gott, then we stand back and we can stand amazed. Können wir einfach nur an der Seite stehen und zuschauen. But if we see Jesus doing this like us, aber wenn wir sehen, dass Jesus das getan hat als Mensch, genau wie wir, then it should compel us to do the very same thing. Dann sollte uns das antreiben, genau das Gleiche zu erleben. Now I understand. Ich verstehe, that we all have lives to live, dass wir alle ein Leben zu leben haben, we have families to take care of, dass wir Familien haben, um die wir uns kümmern müssen, that we have to work and do, dass wir Arbeitsstellen haben, wo wir erscheinen müssen. We're all busy. Wir haben alle zu tun. I'm busier right now than I've ever been. Und ich habe mehr zu tun als jemals zuvor im Moment. And yet I am having to make time. Und trotzdem muss ich Zeit beiseite tun. I'm having to be intentional in making time. Und muss mit Absicht Zeiten schaffen. And begin to pull back some away from people, wo ich mich zurückziehe von Menschen, my family, von meiner Familie, and to make those times, und diese Zeiten habe, so I can have that time to pray, damit ich diese Zeit des Gebets habe. Now I'm not saying I'm walking in Jesus, what Jesus was walking in yet. Und ich sage nicht, dass ich schon in dem lebe, worin Jesus gelebt hat. I've had some experiences. Had some encounters with God. Ich hatte schon ein paar Erfahrungen, ein paar Begegnungen mit Gott. But it's not at the place that I want it to be. Aber nicht in dem Maß, wie ich es eigentlich möchte. It's not at the place I know it can be. Nicht in dem Maß, wie ich weiß, dass es möglich ist. And it's not in the place I need it to be. Und nicht in dem Maß, wie ich es brauche. Because when we take a step back and realize, denn wenn wir einen Schritt zurückgehen und dann bemerken, that there's people in the world that are depending on us, dass es Menschen in der Welt gibt, die von uns abhängig sind, to have a fellowship with God, davon, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, so they can encounter God, damit sie Gott begegnen können, it should compel us, dann sollte uns das antreiben, to begin to pull away sometimes, einfach uns zurückzuziehen zu Zeiten, and have those times to hear and see from God. Und wir sollten diese Zeiten haben, wo wir von Gott hören und sehen. You see, here in John chapter 14, hier in Johannes Kapitel 14, verse 19, Vers 19, Jesus makes this statement to the disciples. Macht Jesus diese Aussage zu seinen Jüngern. He said, "A little while longer, and the world will see me no more." Da sagt er noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr. But you will see me. Aber ihr werdet mich sehen. Because I live, you will live also. Weil ich lebe, werdet ihr auch leben. That day you'll know that I'm in my Father, and you are in me, and I am in you. An jenem Tag werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. And he who has my commandments and keeps them. Und wer meine Gebote hat und sie hält. It's he who loves me. Ist der mich liebt. And whoever loves me. Und wer mich liebt. Will be loved by my Father. Wird von meinem Vater geliebt werden. And I want you to underline this in your Bible. Und ich möchte, dass du das jetzt unterstreichst in deiner Bibel. He said, "I will love him." Und ich werde ihn lieben. And I'll manifest myself to him. Und mich ihm offenbaren. Oder mich ihm manifestieren. I'll reveal myself to him. Ich werde mich ihm offenbaren, ihm zeigen. See, what he's saying is that the day of salvation. Was sagt ist hier, dass am Tag der Errettung. It's going to put you and I in a position. Werden du und ich in eine Position versetzt. Of being one with him. Wo wir eins sind mit ihm. In the very same way that he's one with the Father. In der gleichen Art und Weise, wie er eins ist mit dem Vater. And in the very same way that Jesus had experiences with God. Auf die gleiche Art und Weise, wie Jesus Erfahrungen hatte mit Gott, Erlebnisse. You and I can begin to have experiences too. Können du und ich auch Erlebnisse haben, Erfahrungen haben. I don't know how much more clear that gets. Ich weiß nicht, wie viel klarer das hier noch wird. I will love him. Ich werde ihn lieben. And I'll manifest myself to him. Und ich werde mich ihm offenbaren. And in John 5, in Johannes 5, Jesus said, "The Father loves the Son." Heißt es, der Vater liebt den Sohn. And shows him all the things that he himself does. Zeigt ihm alle Dinge, die er tut. Well, the Bible says in John chapter 17, die Bibel sagt in Johannes 17, that the Father loves us, dass der Vater uns liebt, in the very same way, auf die gleiche Weise, he loves Jesus, wie Jesus liebt. So if he loves me like Jesus, also wenn mich liebt wie and Jesus, I'm in the very same position as Jesus, und ich in der gleichen Position bin wie Jesus, then the only thing that's hindering me, dann ist das Einzige, was mich hindert, from having experiences and encounters with God just like Jesus, Erfahrungen mit Jesus zu machen, mit Gott zu machen, so wie Jesus. It's my hunger. Ist mein Hunger oder mein Mangel an Hunger. It's not God's fault. Es ist nicht Gottes Schuld. Fault. Nicht die Schuld des Teufels. It's not my pastor's fault. Nicht die Schuld meines Pastors. It's not my spouse's fault. Nicht die Schuld meines Ehepartners. Not even my kids' fault. Nicht mal die Schuld meiner Kinder. It comes down to this. Es kommt dann zum Schluss bei Folgendem raus. You can have as much of God as you want. Du kannst so viel haben von Gott, wie du möchtest. I'll finish right here, John chapter 17. Und ich mache hier mal weiter bei Johannes 17, Verse 3. Vers 3. Jesus, as he's praying this supernatural prayer, Jesus betet dieses übernatürliche Gebet, this prophetic prayer in the upper room, dieses prophetische Gebet im Obersaal. He said, "This is eternal life." Und sagt, dies ist das ewige Leben. That they would know him. Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen oder kennen. At the foundation of it all. Die Grundlage von allem. He said, "This is what life's all about." Sagt, das ist, worum es geht bei diesem Leben. To know him. Ihn zu kennen. And that word "know" is not talking about facts and data. Und dieses Wort kennen bedeutet nicht Fakten und Daten. It's talking about experience or relationship. Sondern es redet hier von einer Erfahrung, von einer erfahrungsmäßigen Beziehung, also einer Beziehung, die erlebt wurde. Jesus even makes this statement in the book of John. Jesus macht sogar diese Aussage im Johannesevangelium. And it's one that has intrigued me for so long. Und das hat mich so lange irgendwie. It's one that's captivated me. Oh, das hat mich so lange irgendwie erfasst. Jesus as a man doing life like us. Jesus als Mensch lebt wie wir. He makes this statement. Und macht diese Aussage. He said, "As the Father knows me." Sagt, so wie der Vater mich kennt. I know him. Kenne ich ihn. To me, that's a mind-blowing statement. Für mich ist das eine gedankensprengende Aussage. That's a crazy statement. Eine verrückte Aussage. If Jesus was saying that as God, wenn Jesus das gesagt hat als Gott, then I'm okay with it. Dann ist es okay. But he's saying that like us. Aber er sagt das als Mensch, so wie wir. It says, as the Father knows me, I know him. Er sagt, so wie der Vater mich kennt, kenne ich den Vater. So then it makes you ask the question. Und das bringt dich zu der Frage. What kind of relationship is actually available with God? Was für eine Art von Beziehung ist eigentlich möglich mit Gott? That maybe it's possible. Vielleicht ist es möglich. That my fellowship with God, dass meine Gemeinschaft mit Gott, could be more than just going to church, mehr sein könnte als einfach nur in eine Gemeinde zu gehen, reading my Bible, meine Bibel zu lesen. And then my prayer life consisting of just talking and then walking away. Und einem Gebetsleben, das nur daraus besteht, dass ich rede und dann wieder weggehe. Is it possible that in my times of prayer, ist es möglich, dass in meiner Gebetszeit, that I could hear and see from a real person, dass ich hören und sehen kann von einer echten Person, the creator of the universe, dem Schöpfer des Universums, who loves me just like he loves Jesus, der mich so liebt, wie er Jesus geliebt hat, and be so conscious and so aware of him, dass ich mir seiner so bewusst bin, that even that while I'm at work, dass selbst wenn ich auf Arbeit bin, or I'm cleaning the house, während ich das Haus sauber mache, or I'm taking care of the kids, während ich mich um die Kinder kümmere, I can still hear from him, ich immer noch von ihm hören kann, just like I would hear from my best friend, so wie ich von meinem besten Freund hören kann. Is it possible that the power that we truly want to walk in, ist es möglich, dass die Kraft, in der wir tatsächlich wandeln wollen, leben wollen, that it's not so much about knowing more scripture, dass es bei dieser Kraft nicht so sehr darum geht, mehr Bibelstellen auswendig zu kennen, but it's about knowing him, sondern dass es darum geht, ihn zu kennen. And I'm not saying I'm there. Und ich sag nicht, dass ich dort schon angekommen bin. I'm a whole lot further now than what I was before. Aber ich bin schon ein ganzes Stück weiter gekommen, als ich mal war. But the further that I go, aber je weiter ich gehe, I realize there's so much more available. Umso mehr erkenne ich, wie viel mehr noch verfügbar ist. And the more that I know, und je mehr ich kenne und erlebe, the more I realize how little I know. Umso mehr erkenne ich, wie wenig ich eigentlich weiß. And yet it creates a hunger on the inside of me. Und das erzeugt einen Hunger in mir. To want to know him. Ihn zu kennen. See, when I started out in ministry years ago, als ich vor Jahren anfing im Dienst, there was such a hunger on the inside of me. Da war das so ein Hunger in mir. To see miracles. Wunder zu sehen. Because I grew up in a church where God was preached. Denn ich bin aufgewachsen in einer Kirche, wo Gott zwar gepredigt wurde, but he was never experienced. Aber wo er nie erlebt wurde. And then I began to see in my Bible it was possible. Und dann habe ich in meiner Bibel gesehen, dass es möglich ist. So I began to go after it. Und dann habe ich angefangen, dem nachzujagen. And it was miracles that was driving me to push forward. Und Wunder waren es, die mich angetrieben haben, weiter vorwärts zu drängen. But then as we began to see more and more miracles, aber so wie wir angefangen haben, dann mehr und mehr Wunder zu sehen. We saw all these people being helped. Wie wir gesehen haben, wie all diesen Leuten geholfen wurde. Then the thing that began to drive me was to be able to help people. Das, was mich dann weiter angetrieben hat, war der Wunsch, noch mehr Menschen zu helfen. It was a compassion for people. Es war eine Leidenschaft, eine Barmherzigkeit für Menschen. But over these last several years, und über diese letzten 7 Jahre, it's begun to change even more. Hat sich das nochmal geändert? Because it's not just to see miracles. Denn es geht nicht nur darum, einfach Wunder zu sehen. It's not just to help people. Und nicht nur darum, Menschen zu helfen. It's because I want to know him. Sondern ich möchte ihn kennen. That's what life is all about. Das ist, worum es in unserem Leben geht. That's what eternal life is truly all about. Und das ist, worum es geht bei diesem Begriff ewiges Leben. Not getting to go to heaven. Nicht, dass wir einfach nur in den Himmel kommen. But becoming one with him, sondern eins zu werden mit ihm. So that I could know him. Damit ich ihn kennen kann. We're never going to walk in great power. Wir werden nie in großer Kraft wandeln. Unless we allow a hunger. Es sei denn, wir erlauben einen Hunger. To drive us into a great fellowship. Uns in eine wunderbare Gemeinschaft hineinzuführen. So I want to take a few minutes right now. Ich möchte noch ein paar Minuten jetzt nehmen. Guys, if you want to come up here and play something. Wenn ihr nach vorne kommen könntet, was spielen. And we're just going to take a few moments. Und wir werden ein paar Momente nehmen. And as they play, we're just going to spend a little time in prayer. Und während die Musiker spielen, werden wir eine Zeit im Gebet verbringen. But it's going to be a different type of prayer. Aber das wird eine andere Art von Gebet sein. Now we're just going to do this for a few minutes. So. Wir machen das nur ein paar Minuten jetzt. But I want you to do this with the intention. Aber ich möchte, dass du das tust mit der Absicht and the expectation und der Erwartung, that my prayer time, dass meine Gebetszeit, is to experience God. Dazu dient, Gott zu erleben. Is to experience His presence. Seine Gegenwart zu erleben. To hear from Him. Von ihm zu hören. To see from Him. Von ihm zu sehen. To feel Him. Ihn zu spüren. See, Jesus said, "On that day of salvation, you'll know me." Jesus hat gesagt, an diesem Tag des Heils werdet ihr mich kennen. And I'll manifest myself. Und ich werde mich euch offenbaren. See, we could have a greater fellowship with God. Wir können eine größere Gemeinschaft haben mit Gott. Than we even do with our spouse. Als wir sie sogar haben mit unserem Ehepartner. Our very best friend. Unserem besten Freund. It's all about your attention. Es geht um deine Aufmerksamkeit. Your focus. Deinen Fokus. What has your awareness, your consciousness? Womit ist dein Bewusstsein erfüllt? Hallelujah. Hallelujah. Father, I thank you as we come before you right now. Vater, ich danke dir, dass jetzt, während wir vor dich kommen. You said that eternal life was to know you. Du hast gesagt, dass das ewige Leben darin besteht, dich zu kennen. Jesus, you said that you would manifest yourself. Jesus, du hast gesagt, dass du dich selbst offenbaren würdest. That we could experience you. Dass wir dich erleben können. Holy Spirit, Heiliger Geist, I ask you right now. Ich bitte dich. Open up our eyes. Öffne unsere Augen. Open our ears. Öffne unsere Ohren. Help us to see and to hear. Hilf uns zu sehen und zu hören. To understand. Zu verstehen. With greater wisdom and understanding of you. Mit einer größeren Weisheit, einem größeren Verständnis von dir. We would know you and know your ways. Damit wir dich kennen und deine Wege kennen. That we would walk in a tremendous power. Und in gewaltiger Kraft uns bewegen. Not only for ourselves, nicht nur um unsere selbst willen, but also for the world. Sondern für die Welt. You see, friends, it's through us, Freunde, schaut durch uns, that the world experiences God. Soll die Welt Gott erleben. It's through us, durch uns, that a hunger begins to grow in the world. Soll ein Hunger in der Welt entstehen. For an experience with God. Gott zu erleben. There's a reason that most of the world wants nothing to do with God. Es gibt einen Grund, dass der Großteil der Welt nichts zu tun haben möchte mit Gott. Because they look at the church that's supposed to know God. Denn sie schauen auf die Gemeinde, die Gott kennen sollte. And they see no manifestation of God at all. Und sie sehen keine Manifestation Gottes. Well, it's time that we change that. Es wird Zeit, dass sich das ändert, dass wir das ändern. It's time that the world gets to watch the church burn. Es wird Zeit, dass die Welt die Gemeinde brennen sieht. That the fire of God that burns in us as spirit beings. Dass das Feuer Gottes, das in uns brennt als geistlichen Wesen. That it begins to burn not just in us. Dass es nicht nur in uns brennt. But it begins to burn through us. Sondern dass es durch uns brennt. And that the power of God, und dass die Kraft Gottes, is manifest through His church, die sich manifestiert durch seine Gemeinde. That it's never been seen before in the world. So wie es noch niemals gesehen wurde in dieser Welt. See, Jesus said even greater works would be done. Jesus hat gesagt, dass selbst größere Werke geschehen sollen. That's because now Jesus works through us. Und das ist deshalb, weil Jesus jetzt durch uns wirkt. To manifest himself. Und sich selbst offenbart, manifestiert. And reveal himself. Sich selbst offenbart. Not only to the world. Nicht nur für die Welt. But it has to first start with the church. Sondern es muss beginnen in der Gemeinde. And yet it has to first start with the individual. Und da beginnt es mit dem Individuum, mit der einzelnen Person. You see, if you want revival in the church, wenn du Erweckung in der Gemeinde willst, it starts with the members of the church. Dann beginnt das mit den einzelnen Gliedern der Gemeinde. It starts with the individual members. Es beginnt mit den einzelnen Gliedern der Gemeinde. And that starts in your own private time. Und das beginnt in deiner persönlichen Zeit mit Gott. There's a reason we don't see a lot of things even happen in the local church. Es gibt einen Grund, warum wir sehen, dass viele Dinge noch nicht mal in der Ortsgemeinde geschehen. It's because the individual members ist, weil die einzelnen Glieder are not growing in their fellowship with God during the week. Nicht wachsen in ihrer Beziehung mit Gott während der Woche. So they come to church on Sunday. Das heißt, sie kommen am Sonntag in die Gemeinde. And they come in weak. Und sie kommen schwach. And having to be built back up. Und müssen wieder aufgebaut werden. Instead of coming with something to give. Anstatt dass sie kommen, um etwas zu geben, etwas zu bringen. You see, the Apostle Paul told the Corinthians. Der Apostel Paulus hat den Korinthern gesagt. He said, "How is it when you all come together?" Wie ist es, wenn ihr zusammenkommt? You all have something to give. Ihr alle habt was zu geben. One has a song. Einer hat ein Lied. One has a prophecy. Einer hat eine Weissagung. One has a word. Einer hat ein Wort. Why? Because it comes from fellowship during our week. Weil das kommt durch die Beziehung, die Gemeinschaft, die wir mit Gott hatten während der Woche. Of hearing and seeing from him. Wo wir von ihm gehört haben und gesehen haben. You see, we're depending on the people standing behind the pulpit. Wir machen uns abhängig von demjenigen, der hinter der Kanzel steht. And we're looking at their fellowship with God. Und wir schauen und beobachten, was sie für eine Beziehung mit Gott haben. But we need to have our own fellowship with God. Aber wir brauchen unsere eigene Gemeinschaft mit Gott. We need to have our own experiences with God. Wir brauchen unsere eigenen Erfahrungen mit Gott. You see, there may be some things. Vielleicht gibt es Dinge, that are taking up some of our time. Die unsere Zeit beanspruchen. And they may not even be bad things. Und das sind noch nicht mal schlechte Dinge vielleicht. But it may be things we need to lay aside for a while. Aber trotzdem Dinge, die wir vielleicht eine Zeit lang beiseite legen müssen. Because remember, hungry people. Denn erinnere dich, hungrige Menschen. They will do things that normal people wouldn't do. Werden Dinge tun, die normale Leute nicht tun. Because you're focused on one thing. Denn sie sind fokussiert auf eine Sache. Being filled. Gefüllt zu sein. Father, I pray the prayer that Paul prayed. Vater, ich bete dieses Gebet, das Paulus gebetet hat. That the eyes of our understanding would be enlightened. Dass die Augen unseres Verständnisses erleuchtet werden. That we would know the hope to which you have called us to. Damit wir verstehen die Hoffnung, zu der du uns berufen hast. We would know the inheritance that you have in the saints. Dass wir das Erbe verstehen, das du in deinen Heiligen hast. And we would know the resurrecting power. Und dass wir die Auferstehungskraft kennen. That great power. Diese große Kraft. That you released when you raised up Jesus from the dead. Die du freigesetzt hast, als du Jesus von den Toten auferweckt hast. We would know that it's for us and in us. Dass wir verstehen, dass diese Kraft für uns ist und in uns ist. That we would know our position. So dass wir unsere Position kennen. We would know our possessions. Unseren Besitz kennen. We would know our purpose. Unseren Zweck kennen. But Father, ultimately we would know your presence. Aber Vater, endgültig, dass wir deine Gegenwart kennen. Letztendlich, dass wir deine Gegenwart kennen. And that every day, und an jeden Tag, it would be an increase, es einen Zuwachs gibt, of our understanding, unseres Verständnisses, and of our walk with you, und unseres Wandels mit dir, our sensitivity to you, unserer Sensibilität dir gegenüber. Father, I thank you that we know your voice. Vater, ich danke dir, dass wir deine Stimme kennen. Jesus, you said, my sheep, they know my voice. Jesus, du hast gesagt, meine Schafe kennen meine Stimme. You see, friends, you were born of God. Freunde, versteht ihr, ihr seid geboren aus Gott. God is your father. Gott ist euer Vater. You need to renew your mind. Du musst deinen Sinn erneuern. To the truth that you do know his voice. Zu der Wahrheit, dass du seine Stimme kennst. You know his voice. Dass du seine Stimme kennst. You know his voice. Dass du seine Stimme kennst. That you know even the slightest whisper. Dass du selbst das leiseste Flüstern wahrnimmst. That he walks with me. Dass er mit dir geht. That he talks with me. Dass er mit dir spricht. He knows my name. Er kennt meinen Namen. I know his. Ich kenne ihn. You see, even Moses, when he was on that mountain, selbst Mose, als er auf diesem Berg war, he makes this statement. Hat er diese Aussage getroffen. He said, God, I know you know me. Gott, ich weiß, du kennst mich. But I want to know you. Aber ich will dich kennen. See, Moses wasn't satisfied. Mose war nicht damit zufrieden. With the fact that God knew him. Dass Gott ihn kannte. Moses said, I need to know you. Mose hat gesagt, ich will dich kennen. How many of us are as hungry as Moses? Wie viele von uns sind so hungrig wie Mose? I want to know you. Ich möchte dich kennen. I want to see you. Ich möchte dich sehen. I want to hear from you. Ich möchte von dir hören. Father, show me your glory. Vater, zeig mir deine Herrlichkeit. Show me your goodness. Zeig mir deine Güte. Show me all of you. Zeig mir alles, was du hast. So I can manifest all of you. Damit ich alles, was du bist, der Welt manifestieren kann. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Thank you. You reveal yourself to your people. Danke, dass du dich selbst deinem Volk offenbarst. You reveal yourself to your people. Du offenbarst dich deinem Volk. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Thank you that you are in this place. Danke, dass du hier bist. You're talking to people. Du redest zu Menschen. Showing your people things. Und du zeigst deinem Volk Dinge. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father, I just thank you right now. Vater, ich danke dir. Your presence inhabits this place. Deine Gegenwart erfüllt diesen Ort. This body, dieser Körper, this mind is filled to the full and overflowing with you. Dieser Sinn ist erfüllt bis zum Überfließen mit dir. All that needs to be made right is made right. Alles, was in Ordnung kommen muss, kommt in Ordnung. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesu Namen. Jesus' name. In Jesu Namen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Father. Preis sei dir, Vater. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Father, I thank you that your presence just fills this body Vater, right now. Vater, ich danke dir, dass deine Gegenwart diesen Körper erfüllt. Hallelujah. Hallelujah. That your peace inhabits this relationship. Dass dein Frieden diese Beziehung erfüllt. Fills their home. Ihr Heim erfüllt. Father, that you open up their eyes. Vater, dass du ihre Augen öffnest. Help them to see all that they are in you. Dass du ihnen hilfst, alles zu sehen, was sie sind in dir. All that you've made them to be. Alles, wozu du sie gemacht hast. All that you've called them to do. Alles, wozu du sie berufen hast. Father, you'd bring the right people into their path. Vater, bringe die richtigen Leute in ihren Weg. To help them to continue to grow in the things of you. Hilf ihnen zu wachsen in deinen Dingen. Father, they will fulfill all you've called them to do. Damit sie all das erfüllen, wozu du sie berufen hast. Be satisfied with a long life. Dass du sie sättigst mit langem Leben. And all that is wrong in this body. Und alles, was nicht in Ordnung ist in diesem Körper. Be removed in the mighty name of Jesus. Entfernt wird in dem mächtigen Namen Jesu. In the mighty name of Jesus. In dem mächtigen Namen Jesu. In the mighty name of Jesus. In dem mächtigen Namen Jesu. We command this to dissolve right now in the name of Jesus. Wir befehlen, dass dies sich auflöst im Namen Jesu. Breda bonro sodra kite shinde badra shendra kite bandro sobo. Randra kandra kite shinde bandro sondro sondo. Kera drashi shede de bandro kodo dodro sodo. Yera drashi Satan, we release you right now. Satan, wir take your hands lösen off this body. Nimm deine Hände we curse weg this thing von, at the root right now in Körper. The name of Jesus. Father, I thank you that the lightnings of God begin to flash. Wir danken dir, dass die the lights Gottes of God begin to flash and burn this so, thing out. Und das in the Licht mighty Gottes name of Jesus. Alles wegbrennt, was nicht we release you right now in Jesus' wir setzen name. Dich frei im Namen Jesu. We release you right now in wir setzen Jesus' dich frei im Namen Jesu. We release you right wir now setzen in Jesus' dich frei name. Im Namen Jesu. We release you right now wir setzen in Jesus' dich frei name. Im Namen Jesu. We release you right now wir setzen in Jesus' dich frei name. Im Namen Jesu. In Jesus' name. Im Namen Jesu. In Jesus' name. Im Namen Jesu. In Jesus' name. Im Namen Jesu. You will live and not die. Du sollst leben und nicht sterben. You will live and not die. Du wirst leben und nicht sterben. You will live and not die. Du wirst leben und nicht sterben. And declare the goodness of the Lord. Und die Werke des Herrn, die Güte des Herrn verkündigen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. And all the desires of your heart be fulfilled. Und die Gewünsche deines Herzens werden erfüllt. Hallelujah. And even the children come forth. Selbst die Kinder werden kommen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Jesus, wir preisen Hallelujah. Father, I thank you for the call on her life. Vater, ich danke dir für die Berufung auf ihr Leben. Thank you for the hunger. Danke für den Hunger. Father, I thank you it will be fulfilled in Jesus' name. Danke, dass dieser Hunger gesättigt wird in Jesu Namen. Jesus' name. In Jesu Namen. Jesus' name. In Jesu Namen. Hallelujah. Thank you, Father. Danke, Vater. Praise you, Jesus. Wir preisen dich, praise Jesus. You, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father, I thank you. Vater, ich danke dir. I'll say this right now. Und das sage ich jetzt mal so. There's some of you here. Da gibt's welche unter euch hier. God's about to give you some business ideas. Gott wird euch Geschäftsideen geben. Some things in the area of finances. Im Bereich Finanzen. Show you what doors to go to. Und wird euch zeigen, durch welche Türen ihr gehen sollt. The people to approach. Wen ihr ansprechen sollt. And the doors will begin to open. Und Türen werden anfangen, sich zu öffnen. Because your heart and your motivation's right. Weil dein Herz und dein Motiv richtig sind. To be able to fund the kingdom. Weil du das Reich Gottes finanzieren möchtest. And God sees your heart. Gott sieht dein Herz. He's going to bring that to pass in a very speedy way. Und wird das zustande bringen in sehr rascher Art und Weise. So be led by the Holy Spirit. Lass dich leiten vom Geist Gottes. Go where he tells you to go. Geh dorthin, wo es dir sagt. But don't try to make anything happen. Aber versuch nicht aus eigener Kraft etwas zu produzieren. You just pursue him. Sondern du jagst ihm nach. And he'll bring the right people down your path. Und wird dir die richtigen Menschen in den Weg bringen. Praise you, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Praise you, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. See, there's a lot of you in here right now. Es gibt etliche von euch hier. He's been showing you things. Gott hat euch schon Dinge gezeigt. You may think it was just a mental image. Du hast gedacht, es war einfach nur so eine gedankliche Vorstellung. That it was just a picture or just a thought in your mind. Das war einfach nur ein Gedanke oder ein Bild in deinem Kopf. But friend, it's God. Aber mein Freund, das war Gott. You have to realize your soul and your spirit are divinely connected. Du musst verstehen, deine Seele und dein Geist sind göttlich miteinander verbunden. And there's too many times we've discounted these thoughts. Und zu oft haben wir diese Gedanken beiseite gelegt. We've discounted these images and thought it was just me. Und haben diese Bilder beiseite gelegt und gedacht, ach, das kam nur von mir. No, friend, that's the Holy Spirit showing you and teaching you things. Nein, Freunde, das war der Heilige Geist, der euch Dinge gezeigt hat und gelehrt hat. You need to begin to meditate on that. Und du musst anfangen, darüber nachzusinnen. Think about those things. Über diese Dinge nachzudenken. And watch that begin to unfold. Und anfangen zu sehen, wie sich das entfaltet. And him give you greater revelation on that. Und wie du größere Offenbarung darüber bekommst. Hallelujah. Hallelujah.